Im Popol Vuh sind es mehrere Schöpfer, die den Menschen aus Erde schufen. Er wurde feucht und verfiel. Dann erschufen sie ihn aus Holz und lehrten ihn sprechen. Mit ihm bevölkerten sie die Erde. Weil er keine Seele besaß, wurde er auch in einer großen Sintflut zerstört. Es überlebte der Affe. Das heißt, der Neandertaler-Mensch. Nichts anderes hat der Demiurg erschaffen können. In anderen mittelamerikanischen Überlieferungen sind die ersten Bewohner halbmenschliche Riesen. Zwischen dem Popol Vuh und der Edda ist eine große Ähnlichkeit vorhanden, wie de Mailloux bereits hervorgehoben hat. Aus dem Chaos werden die Eisriesen geboren, wie Ymir, der doppelgeschlechtlich ist, genau wie die Riesen von Ecuador. Ymir wird durch eine Sintflut vernichtet und aus den Stücken seines toten Körpers werden die neuen Bewohner der Erde, der neuen Sonne, erbaut. Auch die Völuspá, die uns das Ragnarök erzählt, die Götterdämmerung und den Tod der Götter, grenzt an die mittelamerikanische Kosmogonie. In der Edda wird uns gesagt, dass Loki, der Herrscher über Hel, die Hölle eines Tages dort austreten wird, um den Angriff auf Asgard, die Stadt der göttlichen Asen, zu beginnen. Dies ist die augenblickliche Lage der Welt. Mit Hilfe der bösartigen Wesen, die die Sintflut und den Untergang von Atlantis überlebt haben, zweifellos die Juden, die gemeinsam dem Körper des Wolfes Fenrir Gestalt geben, wird die Weltenschlange, die Thor und Odin bekämpfen, die ganze Erde umfassen und sich zum letzten Überfall auf Asgard stürzen. In unseren Tagen Deutschland, Berlin. So ereignet sich Ragnarök, die Götterdämmerung. Das Ende Hitlers in Berlin wurde mit der Musik aus Die Götterdämmerung von Wagner angesagt. Der Wolf Fenrir verschlingt die Sonne und den Mond, die alte Sonne und den alten Mond. Das Eis bemächtigt sich der Welt, es ist das Ende von allem. Bis Baldur sowie der letzte Avatar wieder auferstehen und mit ihnen die Asen wiederkehren mit der Wiedergeburt einer neuen Welt, einer neuen Sonne. Das heißt, eine andere Möglichkeit für den Ausgang gefunden haben und das Universum des Demiurg zu besiegen. Dieselbe Auffassung, sicherlich der nordisch-polaren Tradition der Edda entnommen, kann man auch in Mittelamerika entdecken mit ihrem Glauben an die vier Sonnen, von denen drei bereits zerstört wurden, bevor unsere Sonne kam. Sie ergänzen die vier Zeitalter des Hesiodos und die vier Yugas der Indo-Arier. Erstens die Sonne der Erde oder der Nacht, zweitens die Sonne der Luft, drittens die Sonne des Feuerregens und viertens die Sonne des Wassers. Es gibt eine fünfte Sonne, die noch nicht erscheint, die Sonne der vier Bewegungen, die auch zerstört werden wird, wenn sich im Okzident die Dämonen der Dämmerung erheben werden, angeführt von Tikzalipoca, dem Bösen. Und der schwarze Geist der Erde wird den Stern zwischen seinen Schlünden zerstören, wird ihn zerbrechen, als ob er aus Glas sei. Die lebendigen Wesen werden in ihrer Gesamtheit vernichtet werden. Eine sechste Sonne wird erscheinen, doch außerhalb des Universums des Demiurg, denn es wird ja keine Menschen mehr geben. Die Sterne selbst werden die Wesen sein. Es ist die Ankunft des totalen Menschen, des absoluten Wesens, des runden Mannes und der runden Frau, El Ella und Ella El, wir. Diese Auffassung von den Sonnen ist von außerordentlicher Wichtigkeit, denn eine Sonne kann ein ganzes Kalpa umfassen, eine Nacht und einen Tag Brahmas. Die Religion der Inkas war von einer äußersten Reinheit und Einfachheit. Sie verehrten ganz einfach die geistige schwarze Sonne als ihren Vater. Die Weltanschauung der Atumarunas von Tiahuanaku ist uns nicht bekannt, doch ich glaube, dass die Inkas ihre von dort ableiteten. Es ist nicht nötig, auf größere Details in Bezug auf Nuancen, Festlichkeiten, Kosmografie einzugehen. Bei der Verehrung der Sonne, wobei sie sich als deren Söhne fühlten, drückten die Inkas eine Erinnerung aus an ein anderes Leben außerhalb dieses Universums, in dem sie sich befinden, gezwungen zu überleben und die Sklaven von Atlantis zu befehligen, diesen Tiermenschen, den Robotern des Demiurg und wie die Viras kämpfen, um die Mutation zu erlangen. Die Inkas haben versucht, diese Erinnerung zu erfüllen, die noch in ihrem göttlichen Blut kreiste. Sie wussten, dass die alte Sonne die jetzige übertraf. Nur die sechste Sonne würde über allen anderen stehen, vielleicht jenseits des Kreises der Kreise. Und zu ihm gelangt man auf rückschreitendem Weg, von Sonne zu Sonne, zurück zur ersten Heimat der polaren Mitternacht, Aryanabayi, Hyperborea. Danach die schwarze Sonne Sunya, die Leere, die den Durchgang oder Sprung zum grünen Strahl, die Bleibe von Nuss, von Wir, ermöglichen wird. Hier die Worte von Pachacuti Inka Yupanqui, vielleicht der größte aller Inkas, die er vor seinem Tode an Topa Inka, seinen Sohn, richtete. Wenn ich tot sein werde, wirst du für meinen Körper sorgen, ihn in meinem Hause in Patalakata aufbewahren. Du wirst meine Statue aus Gold im Hause der Sonne gestalten und in allen mir unterworfenen Provinzen wirst du die feierlichen Opfer darbringen und am Ende wirst du das Fest Purukaya ausrichten, damit ich bei meinem Vater der Sonne ausruhen kann. Dann begann er leise mit trauriger und melodischer Stimme zu singen: Ich bin wie eine Lilie im Garten meines Vaters geboren und wurde auch so erzogen. Auf dem Wege zur Sonne bin ich langsam gealtert und mit ihr trocknete ich langsam und erlosch, bis ich starb. Der Inka neigte sein Haupt auf ein Kissen und hauchte sein Leben aus im Alter von 125 Jahren. Die Sprache und die Schrift der Inkas. In Nos, Buch der Wiederauferstehung, im Kapitel »Die orphische Musik«, rührte ich einige Beispiele an von verwandten Quichua-Wörtern oder solchen, die direkt vom Sanskrit und den Altgermanischen abgeleitet sind. Die zwei wichtigsten Sprachen des vorhispanischen Amerika, das Quichua, das von den Inglios in Peru gesprochen wurde, und das Quiche Maya, gesprochen von einem Maya-Volk in Guatemala, einer Sprache, in der das Manuskript von Quiche Castenango oder Popol Vuh geschrieben wurde, enthalten eine Fülle von Wurzeln und Ausdrücken in Altgermanisch, Dänisch und so weiter. Der Abbé Étienne Brasseur de Bourbourg, Analytiker und Philologe, war im Jahre 1853 nach Guatemala gekommen, übersetzte das Popol Vuh ins Französische und veröffentlichte eine Grammatik der Quiche-Sprache. Dabei entdeckte er die dänischen, germanischen, walisischen und lateinischen Wurzeln, das heißt die indogermanischen. So wie die Inkas ihre geheime Sprache hatten, führten die Mayas eine auserwählte Sprache für ihre höchsten Würdenträger ein, die in Mayapan, Hauptstadt des verbündeten Imperiums, gesprochen wurde, das Tzuyua. Wie die der Inka hatte diese Sprache auch arische Wurzeln und war abgeleitet worden von derjenigen, die die amerikanischen weißen Götter sprachen. Nach Mexiko und in das Land der Mayas, Chichen Itza, war sie von Quetzalcoatl zusammen mit der runischen Schrift gebracht worden. Huiracocha brachte sie nach Tiahuanaco und die Inkas erbten sie. Wie de Mayeux sagt, ist es widersinnig zu glauben, dass die Geheimsprache der Inkas das Aymara gewesen sein soll. Die Aymaras waren ein den Inkas unterworfenes Volk und diese werden nicht die Sprache ihrer Vasallen als ihre gebraucht haben. Wir wissen nicht, welche Sprache die Atumarunas des Tiahuanaco-Reiches gewesen sein mag, doch war es sicherlich die heilige und geheime Sprache, die die Inkas geerbt hatten. De Mayeux glaubt, dass es eine germanisch-dänische war und ihre private Schrift die runische. Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Inkas diese Schrift verboten hätten, aus Sorge, sie könnte eines Tages in die Hände minderwertiger Rassen geraten, die von ihnen gezwungenermaßen befehligt wurden. Sie wussten, dass jene Zeichen heilig und magisch waren, schwieriger zu bewahren als das gesprochene Wort. Sie durften durch eine solche Entweihung keine Gefahr laufen. Somit wurden die Runen auf eigenen Befehl der geistigen Sonne gerettet. Die Schrift, die Quetzalcoatl nach Mexiko brachte, hatte nichts mit den Hieroglyphen zu tun, die die Nahuas und Mayas gebrauchten, als sie von den Spaniern erobert wurden. Sie war schon vorher abhanden gekommen. Außerdem war sie immer nur von einer königlichen Kaste und weißen Priesterschaft, einer Minderheit, gebraucht worden. Die von den Spaniern gefundene Legende behauptet, dass es einmal eine andere, verloren gegangene lineare Schrift gegeben hat. Im Alto Peru, auf der Sonneninsel des Titicacasees, in Chincana und auch in San Huayaku, auf Felsen und Ruinen, wie auch auf Bekleidungsstücken und Tunikas der Inkas, die in den Zeichnungen von Guaman Poma de Ayala wiedergegeben werden, erscheinen Zeichen eines arischen Alphabets und auch Runen. Viele Gewebemuster konnten auch einen geheimen Code bedeuten, der die Lage der Runen in der heiligen Serie angab, nur den Eingeweihten bekannt und den anderen unbekannt, wie es im Norden Europas üblich war.